Kapitel 11. Was in dir fließt? Es ist wichtig zu verstehen, dass du ein dreiteiliges Wesen bist, du bist ein Geist, du hast eine Seele, deinen Verstand, deinen Willen und deine Gefühle, und du lebst in deinem Körper. Gott hat uns so geschaffen, dass du, der Geist, die Kontrolle über die anderen Teile hast. Gott hat es so eingerichtet, dass der Geist den Körper nicht nur beherrscht, sondern dass auch die Substanz unseres Geistes unseren Körper beeinflusst. Am Anfang der Schöpfung schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. In 1. Mose 2 sehen wir dann, dass etwas Außergewöhnliches geschah. Da formte Gott, der Herr, aus Staub vom Erdboden den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen, 1. Mose 2, 7. Gott hat den Menschen nicht nur erschaffen, damit er so handelt, aussieht und denkt wie er, sondern er hat ihn auch dazu berufen, so zu leben wie er, und er hat dem Menschen die Ausrüstung gegeben, die das möglich macht, das Leben Gottes. Die Bibel sagt uns, dass Gott dem Menschen Leben einhauchte und der Mensch ein lebendiges Wesen wurde. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Körper des Menschen zunächst schlummerte und untätig war, es gab keine Bewegung, keine Aktivität und kein Leben, das aus dem Körper hervonging, bis das Leben Gottes hineinkam. Gott platzierte den Geist des Menschen, der randvoll mit ewigem Leben war, im Körper des Menschen. Sobald das Leben Gottes in den Körper hineinkam, wurde dieser lebendig. Beachte, dass der Körper auf den Geist reagierte und nicht andersherum. Gott hat deinen Körper so geplant, dass er ein Sklave deines Geistes ist. Ohne das Leben Gottes kann dein Körper seine Aufgabe nicht vollständig erfüllen. Dein Körper versucht instinktiv, sich selbst zu heilen, aber damit dein Körper so funktioniert, wie Gott es für ihn vorgesehen hat, ist es notwendig, dass diese himmlische Substanz in jeder Zelle deines Wesens fließt. Wir haben bereits gesehen, dass Adam das Leben Gottes verloren hat und dass Jesus kam, um es für uns zurückzuholen. Schauen wir uns einige Beispiele mit Jesus an. Dann möchte ich dir zeigen, was das Wort Gottes über dieses wunderbare Leben aus dem Himmel sagt, das in dir als einem Geist wohnt. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude, und ich bin eine Samaritanerin, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Her, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben, Joel 4, 9-14. Als Jesus mit der Samariterin spricht, macht er eine Aussage über Heilung, die den meisten Menschen entgeht. Jesus sagt: Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Jesus spricht hier über das Leben Gottes. Ich möchte, dass du dir drei Dinge in dieser Aussage vor Augen hältst. Erstens, Jesus sagte: Das Wasser, das ich gebe, diese geistliche Substanz ist etwas, das Jesus uns gibt. Es handelt sich nicht um etwas, das immer wieder gegeben wird, sondern um ein einmaliges Geschenk. Zweitens, diese geistliche Substanz ist kein Geschenk, das in deine Hände gelegt wird, sondern etwas, das in deinen Geist gelegt wird. Drittens, diese Substanz in deinem Geist ist eine ständige Quelle, aus der das Leben fließt. Bei dem, der an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, werden Ströme lebendigen Wassers aus seinem Leib fließen, Joel 7,38. Glaubt an mich, damit Ströme lebendigen Wassers aus eurem Inneren hervorbrechen und aus eurem Innersten fließen, so wie es in der Schrift steht. Joel 7,38. Jesus spricht nicht nur über die Errettung, sondern auch über göttliche Gesundheit. Der Plan Gottes war, dass durch die Errettung das Leben Gottes in uns als Geistwesen hineinfließt als ein ständiger Strom der Heilung und Gesundheit, sowohl in unserem Körper als auch in andere Menschen hinein. Das war Gottes Plan im Garten Eden, und der Plan hat sich nie geändert. Vergiss nicht, dass Gott dieses Leben in Jesus hineingelegt hat und dass Jesus gekommen ist, damit wir dieses Leben in Fülle erfahren können. Hier habe ich eine mächtige Offenbarung für dich, als Christ musst du Gott nicht mehr bitten, dich zu heilen. Du glaubst mir nicht. Dann lass uns einen Blick in die Bibel werfen. In Epheser 1 gibt uns der Apostel Paulus ein Gebet mit auf den Weg, das er ständig für die Gemeinde betete. Nachdem ich gehört habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn, Jesus des Messias, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit gebe, Geist der Offenbarung mit klarer Erkenntnis von ihm, und erleuchtete Augen eurer Herzen, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der herrliche Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Macht ist für uns, die Glaubenden, entsprechend der Wirksamkeit seiner überwältigenden Kraft. Mit ihr hat er im Messias gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und an seiner rechten Seite eingesetzt hat in den himmlischen Welten über jede Gewalt, Macht, Kraft, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der kommenden, F1, 15-21. Paulus betete, dass Gott uns eine Sache geben möge, Offenbarung. Warum? Weil Paulus wollte, dass wir verstehen, was Gott uns bereits gegeben hat. Was war eines der Dinge, die Gott uns durch unsere Vereinigung mit Christus bereits gegeben hatte? Die gleiche Kraft, die Jesu von den Toten auferweckt hat. Wir sehen das auch in Römer 8,11. Und wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird der, der den Messias von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Noch einmal, wo ist diese Kraft? In dir als einem Geist, Wesen. Du musst nicht herausfinden, welche Schritte und Schlüssel du benutzen musst, damit Gott diese Kraft vom Himmel freigibt, dieses Leben ist in dir. In Römer 8,11 geht es nicht um die Auferstehung von den Toten. Du brauchst kein Leben für deinen sterblichen Körper, wenn du stirbst. Verstehst du, warum? Weil Gott dir nach deinem Tod einen unsterblichen Körper schenkt. Dein sterblicher Körper braucht Leben, während du auf der Erde bist, und alle Medizin, die du jemals brauchen könntest, wurde in dich als Geistwesen hineingelegt, als du sagtest, Jesus, ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Als du mit Christus vereinigt wurdest, hat Gott sich selbst in dir niedergelassen. Das Leben, das jetzt in ihm fließt, ist in Hülle und Fülle in dich ausgegossen worden. Anstatt also zu versuchen, Gott dazu zu bringen, dir Heilung zu schenken, brauchst du die Offenbarung der Tatsache, dass die heilende Kraft, die du brauchst, jetzt in dir ist. Ich finde es immer wieder verwirrend, dass wir die Offenbarung haben, dass Gott in uns ist, aber denken, er habe seine Heilkraft im Himmel gelassen. Du kannst Gott und seine Kraft nicht trennen. Du kannst ihn und sein Leben nicht trennen. Wie kann es sein, dass er in dir ist und trotzdem alle seine Sachen im Himmel sind? Ich möchte es so ausdrücken, als Gott in dich einzog, brachte er den ganzen Umzugswagen mit. Ist dir klar, dass das in der Bibel steht? In Epheser 1,3 heißt es, zu preisen ist der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus des Messias, der uns gesegnet hat mit jeglichem geistlichen Segen in den himmlischen Welten im Messias. Alles, was der Himmel zu bieten hat, wurde uns im Messias, Christus, zuteil. Wo ist Christus? In dir? Hör auf, Gott zu bitten, dich zu heilen, und fang an, Gott um die Offenbarung seines Lebens in dir zu bitten. Diese mächtige Wahrheit ist so einfach, dass wir sie all die Jahre übersehen haben, und doch finden wir sie überall in der Bibel. Die Kraft strömte aus dem Geist Jesu. Wir sehen, wie das Leben Gottes während seines irdischen Dienstes aus Jesus her ausströmt. In Markus finden wir die blutflüssige Frau, die versucht, zu Jesus zu gelangen. Offenbar hatten die Menschen begonnen zu verstehen, dass sie geheilt werden können, wenn sie nur Jesus berührten. Sie hatte von Jesus gehört, kam in der Menge von hinten heran und fasste sein Gewand an, denn sie hatte sich gesagt, wenn ich auch nur etwas von seinen Kleidern anfasse, werde ich gesund werden. Und auf der Stelle vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie bemerkte im Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Sofort hatte auch Jesus in sich die Kraft bemerkt, die von ihm ausgegangen war. Er wandte sich in der Menge um und sagte, wer hat mich an den Kleidern angefasst? Mki 5, 27 bis 30. Woher kam die Kraft? Sie kam aus Jesus. Dieses Leben war in Jesu Geist, und der Glaube zog es heraus. Das Leben Gottes floss aus dem Geist Jesu, durch seinen Körper und in die Frau hinein. Ist dir aufgefallen, dass Jesus nie darum gebetet hat, dass Gott jemanden heilt? Ich fordere dich auf, eine einzige Stelle zu finden, wo Jesus darum gebetet hat, dass Gott die blinden Augen öffnet, die tauben Ohren heilt, die Toten auferweckt und so weiter. Jesus hat Gott nie darum gebeten, ihm mehr Kraft oder mehr Salbung zu geben oder eines der anderen religiösen Dinge, die viele von uns tun. Jesus verstand, dass das Leben Gottes in seinem Geist war und dass er es verschenken konnte. Wann immer er es brauchte. Während dem irdischen Wirken von Jesus begannen die Menschen mit der Zeit, das zu begreifen. Und er ging mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz. Auch eine große Menge seiner Jünger war da, und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa, Jerusalem und der Meeresküste von Tyrus und Sidon. Die waren gekommen, um auf ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch alle, die von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Und die ganze Menge wollte ihn berühren, weil Kraft von ihm ausging und alle heilte, Lk 6, 17 bis 19. Noch einmal, woher kam die Kraft? Sie kam aus Jesus, das bedeutet, dass sie in Jesu Geist sein musste, und wir wissen, dass sie es war, denn in Johannes 1,4 heißt es, in ihm war das Leben dasselbe Leben, das im Vater floss, war auch das Leben, das in Jesus floss. Wie der Vater Leben in sich hat, so hat er nämlich auch dem Sohn gegeben, Leben in sich zu haben, Joel 5, 26. Wo war das Leben? In ihm. Das Leben Gottes war in Jesu Geist, und in dem Moment, als Glaube freigesetzt wurde, floss das Leben Gottes aus Jesu Geist und aus seinem Körper. Jesus brauchte nicht zu beten, dass Gott jemanden heilt, da Gott Jesus bereits das Leben gegeben hatte, das er zur Heilung freisetzen konnte. Deshalb ist es so wichtig, zu verstehen, wer du bist und was du in Christus hast. Beurteile nie, was du tun kannst, nach dem, was du sehen kannst. Wenn du verstehst, was du als Geist in dir hast, wirst du niemals deine Fähigkeit in Frage stellen, Krankheit und Tod zu widerstehen. Verwechsle nie deinen Besitz mit deiner Situation. Verstehst du, was ich meine? Du musst wissen, dass das Leben Gottes, das du als Geist in dir besitzt, viel größer ist als alle Umstände, mit denen du konfrontiert bist. Smith Wigglesworth Wort pflegte zu sagen, ich bin innerlich tausendmal größer als äußerlich. Jedes Mal, wenn Jesus seine Hände auf jemanden legte, floss das Leben Gottes aus seinem Geist in die Person hinein. Nun möchte ich dir eine Frage stellen, da das Leben Gottes aus dem Körper Jesu strömte, denkst du nicht, dass es auch den Körper Jesu beeinflusste? Ja, das tat es ganz sicher. Ist dir aufgefallen, dass Jesus auf Erden nie krank war? Das lag nicht daran, dass er der Sohn Gottes war, sondern daran, dass das Leben Gottes ununterbrochen in seinem Körper floss. Das Leben Gottes in deinem Geist ist sicherlich dazu da, in den Körper anderer Menschen zu fließen, aber es ist auch für dich da. Erinnere dich daran, dass in dir immer eine Quelle des Lebens fließt, die du in deinen Körper freisetzen kannst. Das ist wirklich die Antwort darauf, wie wir göttliche Gesundheit empfangen. Smith Wigglesworth Wort sagte, es ist nichts Geringeres als das Leben des Herrn selbst, das uns gegeben ist und in unser ganzes Wesen hineinfließt, damit unser Körper belebt wird, so dass jedes Gewebe und jeder Blutstropfen, unsere Knochen, Gelenke und unser Mark dieses göttliche Leben erhalten.